Lorenzen war daran gewöhnt, sei es zu Lob, sei es zu Tadel, sich mit dem ebenso gefeierten wie befehdeten Hofprediger in Parallele gestellt zu sehen und empfand dies jedes Mal als eine Huldigung. Aber nicht minder empfand er dabei regelmäßig den tiefen Unterschied, der zwischen dem großen Agitator und seiner stillen Weise lag. »Ich glaube, Herr von Rex«, nahm er wieder das Wort, »dass Sie den Vater der Berliner Bewegung sehr richtig geschildert haben, vielleicht sogar zur Zufriedenheit des Geschilderten selbst, was, wie man sagt, nicht eben leicht sein soll. Er hat viel erreicht und steht anscheinend in einem Siegeszeichen. Hüben und drüben hat er Wurzel geschlagen und sieht sich geliebt und gehuldigt, nicht nur seitens derer, denen er mildtätig die Schuhe schneidet, sondern beinahe mehr noch im Lager derer, denen er das Leder zu den Schuhen nimmt. Er hat schon so viele Beinamen und der des heiligen Crispin wäre nicht das Schlimmste. Viele wird es geben, die sein Tun in gutem Sinne beneiden, aber ich fürchte, der Tag ist nah, wo der so ruhige und zugleich so mutige, der seine Ziele so weit steckte, sich in die Enge des Daseins zurücksehnen wird. Er besitzt, wenn ich recht berichtet bin, ein kleines Bauerngut irgendwo in Franken und wohl möglich, ja mir persönlich geradezu wahrscheinlich, dass ihm an jener stillen Stelle früher oder später ein echteres Glück erblüht, als er es jetzt hat. Es heißt wohl, geht hin und lehret alle Heiden, aber schöner ist es doch, wenn die Welt uns suchend an uns herankommt. Und die Welt kommt schon, wenn die richtige Persönlichkeit sich ihr auftut. Da ist dieser Wörishofener Pfarrer. Er sucht nicht die Menschen suchen ihn. Und wenn sie kommen, so heilt er sie. Heilt sie mit dem Einfachsten und Natürlichsten. Übertragen Sie das vom Äußeren aufs Innere, so haben Sie mein Ideal. Einen Brunnengraben just an der Stelle, wo man gerade steht. Innere Mission in nächster Nähe, sei es mit dem Alten, sei es mit etwas Neuem. Also mit dem Neuen, sagte Woldemar und reichte seinem alten Lehrer die Hand. Aber dieser antwortete, nicht ganz so unbedingt mit dem Neuen. Lieber mit dem Alten, soweit es irgend geht, und mit dem Neuen nur, soweit es muss. Das Mahl war inzwischen vorgeschritten und bei einem Gange angelangt, der eine Spezialität von Schloss Stechlin war und jedes Mal die Bewunderung seiner Gäste. Losgelöste Krammetsvögelbrüste mit einer dunklen Kraftbrühe angerichtet, die, wenn die Herbst- und Ebereschentage da waren, als eine höhere Form von Schwarzsauer auf den Tisch zu kommen pflegten. Engelke präsentierte Burgunder dazu, der schon lange lag, noch aus alten, besseren Tagen her. Und als jeder davon genommen, erhob sich Dubslav, um erst kurz seine lieben Gäste zu begrüßen, dann aber die Damen leben zu lassen. Er müsse bei diesem Plural bleiben, trotzdem die Damenwelt nur in einer Einheit vertreten sei. Doch er gedenke dabei, neben seiner lieben Freundin und Tischnachbarin, er küsste dieser huldigend die Hand, zugleich auch der Gemahlin seines Freundes Katzler, die leider, wenn auch vom Familienstandpunkt aus in hocherfreulichster Veranlassung, am Erscheinen in ihrer Mitte verhindert sei. Meine Herren, Frau Oberförster Katzler, er machte hier eine kleine Pause, wie wenn er eine höhere Titulatur ganz ernsthaft in Erwägung gezogen hätte, Frau Oberförster Katzler und Frau von Gundermann, Sie leben hoch. Rex, Czako, Katzler erhoben sich, um mit Frau von Gundermann anzustoßen. Als aber jeder von ihnen auf seinen Platz zurückgekehrt war, nahmen sie die durch den Toast unterbrochenen Privatgespräche wieder auf, wobei Dubslav als guter Wirt sich darauf beschränkte, kurze Bemerkungen nach links und rechts hin einzustreuen. Dies war indessen nicht immer leicht. Am wenigsten leicht bei dem Geplauder, das der Hauptmann und Frau von Gundermann führten und das so pausenlos verlief, dass ein Einhaken sich kaum ermöglichte. Czako war ein guter Sprecher, aber er verschwand neben seiner Partnerin. Ihres Vaters Laufbahn, der es ursprünglich Schreib- und Zeichenlehrer in einer langen, schon mit Anno 13 beginnenden Dienstzeit bis zum Hauptmann in der Plankammer gebracht hatte, gab ihr in ihren Augen eine gewisse militärische Zugehörigkeit. Und als sie nach mehrmaligem Auslugen endlich den ihr wohlbekannten Namenszug des Regiments Alexander auf Czakos Achselklappe erkannt hatte, sagte sie, »Gott, Alexander, nein, ich sage, mir war aber doch auch gleich so, Münzstraße. Wir wohnten ja Linienstraße, Ecke der Weinmeister, das heißt, als ich meinen Mann kennenlernte. Vorher draußen, Schönhauser Allee. Wenn man so wen aus einer Gegend wieder sieht, ich bin ganz glücklich, Herr Hauptmann. Ach, es ist zu traurig hier. Und wenn wir nicht den Herrn von Stichlin hätten, so hätten wir so gut wie gar nichts mit Katzlers. Aber dieses flüsterte sie nur leise. Mit Katzlers ist es nichts. Die sind zu hoch raus. Da muss man sich denn klein machen. Und so toll ist es am Ende doch auch nicht. Jetzt passen sie ja noch leidlich. Aber abwarten. Sehr wahr, sagte Czako, der ohne was Sicheres zu verstehen nur ein während des Dubschlaffschen Toasts schon gehabtes Gefühl bestätigt sah, dass es mit den Katzlers was Besonderes auf sich haben müsse. Frau von Gundermann aber, den ihr unbequemen Flüsterton aufgebend, fuhr mit wieder lauter werdender Stimme fort, »Wir haben den Herrn von Stechlin, und das ist ein Glück, und es ist auch bloß eine gute halbe Meile. Die meisten anderen wohnen viel zu weit, und wenn sie auch näher wohnten, sie wollen alle nicht recht. Die Leute hier, mit denen wir eigentlich Umgang haben müssten, sind so diffizil und legen alles auf die Goldwaage. Das heißt, vieles legen sie nicht auf die Goldwaage, dazu reicht es bei den meisten nicht aus. Nur immer die Ahnen. Und 16 ist das Wenigste. Ja, wer hat gleich 16?« Gundermann ist erst geadelt. Und wenn er nicht Glück gehabt hätte, so wäre er gar nicht. Er hat nämlich klein angefangen, bloß mit einer Mühle. Jetzt haben wir nur freilich 7, immer den Rhin entlang. Lauter Schneidemühlen, Bohlen und Bretter, einzöllig, zweizöllig und noch mehr. Und die Berliner Dielen, die sind fast alle von uns. Aber meine nächste Frau, das muss Ihnen doch ein Hochgefühl geben. Alle Berliner Dielen und dieser Rhinfluss, von dem Sie sprechen, der vielleicht eine ganze Seenkette verbindet und woran mutmaßlich eine reizende Villa liegt. Und darin hören Sie Tag und Nacht, wie nebenan in der Mühle die Säge geht und die dicht herumstehenden Bäume bewegen sich leise. Mitunter natürlich ist auch Sturm. Und Sie haben eine Pony-Equipage für Ihre Kinder. Ich darf doch annehmen, dass Sie Kinder haben. Wenn man so abgeschieden lebt und so beständig aufeinander angewiesen ist. Es ist, wie Sie sagen, Herr Hauptmann, ich habe Kinder, aber schon erwachsen, beinahe alle. Denn ich habe mich jung verheiratet. Ja, Herr von Czako, man ist auch einmal jung gewesen und es ist ein Glück, dass ich die Kinder habe. Sonst ist kein Mensch da, mit dem man ein gebildetes Gespräch führen kann. Mein Mann hat seine Politik und möchte sich wählen lassen, aber es wird nichts. Und wenn ich die Journale bringe, nicht mal die Bilder sieht er sich an. Und die Geschichten, sagt er, seien bloß dummes Zeug und bloß Wasser auf die Mühlen der Sozialdemokratie. Seine Mühlen, was ich übrigens recht und billig finde, sind ihm lieber. Aber Sie müssen doch viele Menschen um sich herum haben, schon in Ihrer Wirtschaft. Ja, die habe ich und die Mamsels, die man so kriegt. Ja, ein paar Wochen geht's. Aber dann bändeln Sie gleich an. Am liebsten mit einem Volontär. Wir haben nämlich auch Volontäre in der Mühlenbranche. Und die meisten sind aus ganz gutem Hause. Die jungen Menschen passen aber nicht auf und da hat man's denn. Und immer gleich Knall und Fall. All das ist doch traurig. Und mitunter ist es auch so, dass man sich geradezu genieren muss. Czako seufzte, mir ein Greuel all dergleichen. Aber ich weiß vom Manöver her, was alles vorkommt. Und mit einer Schleue. Nichts schlauer als verliebte Menschen. Ach, das ist ein Kapitel, womit man nicht fertig wird. Aber Sie sagten Linienstraße, meine Nächste. Welche Nummer denn? Ich kenne da beinahe jedes Haus. Kleine, nette Häuser. Immer bloß Belletage. Höchstens mal ein Œil de Bœuf. Wie, was? Großes, rundes Fenster, ohne Glas. Aber ich liebe diese Häuser. Ja, das kann ich auch von mir sagen. Und in gerade solchen Häusern habe ich meine beste Zeit verbracht, als ich noch ein Quack war, höchstens 14. Und so grausam wild. Damals waren nämlich noch die Rinnsteine. Und wenn es dann regnete und alles überschwemmt war und die Bretter anfingen sich zu heben und schon halb so herumschwammen und die Ratten, die da drunter steckten, nicht mehr wussten, wo sie hin sollten, dann sprangen wir auf die Bohlen rauf und nur die Biester raus, links und rechts. Und die Jungs hinterher, immer aufgekreppelt und ganz nackig. Und einmal, weil der eine Junge nicht abließ und mit seinem Holzpantinen immer drauf losschlug, da wurde das Untier falsch und biss den Jungen so, dass er schrie. Nein, so habe ich keinen Menschen je wieder schreien hören. Und zwar auch fürchterlich. Ja, das ist es. Und da helfen bloß Rattenfänger. Ja, Rattenfänger, davon habe ich gehört. Rattenfänger von Hameln. Aber die gibt's doch nicht mehr. Nein, Gegefrau, die gibt es nicht mehr. Wenigstens nicht mehr solche Hexenmeister mit Zauberspruch und einer Pfeife zum Pfeifen, aber die meine ich auch gar nicht. Ich meine überhaupt nicht Menschen, die dergleichen als Metier betreiben und sich in den Zeitungen anzeigen, unheimliche Gesichter mit einer Pelzkappe. Was ich meine, sind bloß Pinscher, die nebenher auch noch Rattenfänger heißen und das auch wirklich sind. und mit einem solchen Rattenfänger auf die Jagd gehen, das ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Aber mit einem Pinscher kann man doch nicht auf die Jagd gehen. Doch, doch, meine gnädigste Frau. Als ich in Paris war, ich war da nämlich mal hinkommandiert, da bin ich mit runtergestiegen in die sogenannten Katakomben, hochgewölbte Kanäle, die sich unter der Erde hinziehen. Und diese Kanäle sind das wahre Ratten-Eldorado. Da sind sie zu Millionen. Oben 3 Millionen Franzosen, unten 3 Millionen Ratten. Und einmal, wie gesagt, bin ich damit runtergeklettert und in einem Boot durch diese Unterwelt hingefahren. Immer mitten in die Ratten hinein. So grässlich, grässlich. Und sind sie heil wieder rausgekommen im ganzen Jahr. Denn, meine Gnädigste, eigentlich war es doch ein Vergnügen. In unserem Kahn hatten wir nämlich 2 solcher Rattenfänger. Einen vorn und einen hinten. Und nun hätten sie sehen sollen, wie das losging. Schnapp! Und das Tier um die Ohren geschlagen und tot war es. Und so weiter, so schnell sie nur zählen können und mitunter noch schneller. Ich kann es nur vergleichen mit Mr. Carver, dem bekannten Mr. Carver, von dem Sie gewiss einmal gehört haben, der in der Sekunde 3 Glaskugeln wegschoss. Und so immerzu, viele 100, ja sowas wie diese Rattenjagd da unten, das vergisst man nicht wieder. Es war aber auch das Beste da, denn was sonst noch von Paris geredet wird, das ist alles übertrieben, meist dummes Zeug. Was haben Sie denn Großes? Opern und Zirkus und Museum. Und in einem Saal eine Venus, die man sich nicht recht ansieht, weil sie das Gefühl verletzt, namentlich, wenn man mit Damen da ist. Und das alles haben wir schließlich auch. Und manches haben wir noch besser. So zum Beispiel Niemann und die Dell'Era. Aber solche Rattenschlacht, das muss wahr sein. Die haben wir nicht. Und warum nicht? Weil wir keine Katakomben haben. Der alte Dubslav, der das Wort Katakomben gehört hatte, wandte sich jetzt wieder über den Tisch hin und sagte, »Pardon, Herr von Czako, aber Sie müssen meiner lieben Frau von Gundermann nicht mit so furchtbar ernsten Sachen kommen und noch dazu hier bei Tisch gleich nach Karpfen und Meerrettich Katakomben, ich bitte Sie. Die waren doch eigentlich in Rom und erinnern einen immer an die traurigsten Zeiten, an den grausamen Kaiser Nero und seine Verfolgungen und seine Fackeln. Und da war dann noch einer mit einem etwas längeren Namen, der noch viel grausamer war. Und da verkrochen sich diese armen Christen gerade in eben diese Katakomben. Und manche wurden verraten und gemordet. Nein, Herr von Czako, da lieber was Heiteres. Nicht wahr, meine liebe Frau von Gundermann? Ach nein, Herr von Stichlin, es ist doch alles so sehr gelehrig. Und wenn man so selten Gelegenheit hat, na, wie Sie wollen, ich hab's gut gemeint, stoßen wir an, Ihr Rudolf soll leben, das ist doch der Liebling, trotzdem er der Älteste ist. Wie alt ist er denn jetzt? 24, ein schönes Alter und wie ich höre, ein guter Mensch. Der müsste nur mehr raus, er versauert hier ein bisschen, sag ich ihm auch, aber er will nicht fort, er sagt, zu Hause sei es am besten. Bravo, da nehme ich alles zurück, lassen Sie ihn. Zu Hause ist es am Ende wirklich am besten. Und gerade wir hier, die wir den Vorzug haben, in der Rheinsberger Gegend zu leben, ja, wo ist sowas? Erst der große König und dann Prinz Heinrich, der nie eine Schlacht verloren. Und einige sagen, er wäre noch klüger gewesen als sein Bruder. Aber ich will sowas nicht gesagt haben. Frau von Gundermann schien auf das ihr als einziger, also auch ältester Dame zustehende Tafelaufhebungsrecht verzichten zu wollen und wartete, bis statt ihrer der schon seit einer Viertelstunde sich nach seiner Meerschaumpfeife sehnende Dubslav das Zeichen zum Aufbruch gab. Alles erhob sich jetzt rasch, um vom Esszimmer aus in den nach dem Garten hinaussehenden Salon zurückzukehren, dem es, war es Zufall oder Absicht, in diesem Augenblick noch an aller Beleuchtung fehlte. Nur im Kamin glühten ein paar Scheite, die während der Essenszeit halb niedergebrannt waren, und durch die offenstehende hohe Glastür fiel von der Veranda her das Licht der über den Parkbäumen stehenden Mondsichel. Alles gruppierte sich alsbald um Frau von Gundermann, um dieser die pflichtschuldigen Honneurs zu machen, während Martin die Lampen, Engelke den Kaffee brachte. Das ein paar Minuten lang geführte gemeinschaftliche Gespräch kam all die Zeit über ein unruhiges Hin und Her nicht hinaus, bis der Knäuel, in dem man stand, sich wieder in Gruppen auflöste. Das erste sich abtrennende Paar waren Rex und Katzler, beide passionierte Billardspieler, die sich, Katzler übernahm die Führung, erst in den Esssaal zurück und von diesem aus in das daneben gelegene Spielzimmer begaben. Das hier stehende, ziemlich vernachlässigte Billard war schon an die 50 Jahre alt und stammte noch aus des Vaters Zeiten her. Dubslav selbst machte sich nicht viel aus dem Spiel, aus Spiel überhaupt nicht, und interessierte sich, soweit sein Billard in Betracht kam, nur für eine sehr nachgedunkelte Caroline, von der ein Berliner Besucher mal gesagt hat, Alle Wetter, Stechlin, wo haben Sie die her? Das ist ja die gelbste Karoline, die ich all mein Lebtag gesehen habe. Worte, die damals solchen Eindruck auf Dubslav gemacht hatten, dass er seitdem ein etwas freundlicheres Verhältnis zu seinem Billard unterhielt und nicht ungern von seiner Karoline sprach. Das zweite Paar, das sich aus der Gemeinschaft abtrennte, waren Woldemar und Gundermann. Gundermann, wie alle an Kongestionen leidende, fand es überall zu heiß und wies, als er ein paar Worte mit Woldemar gewechselt, auf die offenstehende Tür. Es ist ein so schöner Abend, Herr von Stechlin. Könnten wir nicht auf die Veranda hinaustreten? Aber gewiss, Herr von Gundermann. Und wenn wir uns absentieren, wollen wir auch alles Gute gleich mitnehmen. Engelke, bring uns die kleine Kiste, du weißt schon. Ach, Kapital, so ein paar Züge, das schlägt nieder, besser als Sodawasser. Und dann ist es auch wohl schicklicher im Freien. Meine Frau, wenn wir zu Hause sind, hat sich zwar dran gewöhnen müssen und spricht höchstens mal von Paffen. Na, das ist nicht anders, dafür ist man eben verheiratet. Aber in einem fremden Hause, da fangen denn doch die Rücksichten an. Unser guter alter Kortschädel sprach auch immer von dehors. Unter diesen Worten waren Woldemar und Gundermann vom Salon her auf die Veranda hinausgetreten, bis dicht an die Treppenstufen heran und sahen auf den kleinen Wasserstrahl, der auf dem Rundell aufsprang. Immer wenn ich den Wasserstrahl sehe, fuhr Gundermann fort, muss ich wieder an unseren guten alten Kortschädel denken, ist nur auch hinüber. Na, jeder muss mal. Und wenn irgendeiner seinen Platz da oben sicher hat, der hat ihn. Ehrenmann, durch und durch, loyal bis auf die Knochen. Redner war er nicht, was eigentlich immer ein Vorzug, und hat mit seiner Schwätzerei dem Staate kein Geld gekostet. Aber er wusste ganz gut Bescheid und unter vier Augen. Ich habe Sachen von ihm gehört. Großartig. Und ich sage mir, solchen kriegen wir nicht wieder. Ach, das ist Schwarzseherei, Herr von Gundermann. Ich glaube, wir haben viele von ähnlicher Gesinnung. Und ich sehe nicht ein, warum nicht ein Mann wie Sie geht nicht. Warum nicht? Weil Ihr Herr Papa kandidieren will. Und da muss ich zurückstehen. Ich bin hier ein Neuling. Und die Stechlins waren hier schon... Nur gut, ich will dies Letztere gelten lassen. Und nur was das Kandidieren meines Vaters angeht... Ich denke mir, es ist noch nicht so weit. Vieles kann noch dazwischen kommen und jedenfalls wird er schwanken. Aber nehmen wir mal an, es sei, wie Sie vermuten. In diesem Falle träfe doch gerade das zu, was ich mir soeben zu sagen erlaubt habe. Mein Vater ist in jedem Anbetracht ein treuer Gesinnungsgenosse Kortschädels. Und wenn er an seine Stelle tritt, was ist da verloren? Die Lage bleibt dieselbe. Nein, Herr von Stechlin. Nun, was ändert sich? Vieles, alles. Kortschädel war in den großen Fragen unerbittlich. Und Ihr Herr Vater lässt mit sich reden. Ich weiß nicht, ob Sie da recht haben, aber wenn es so wäre es doch ein Glück. Ein Unglück, Herr von Stechlin. Wer mit sich reden lässt, ist nicht stramm. Und wer nicht stramm ist, ist schwach. Und Schwäche, die destruktiven Elemente haben dafür eine feine Fühlung. Schwäche ist immer Wasser auf die Mühlen der Sozialdemokratie. Die vier anderen der kleinen Tafelrunde waren im Gartensalon zurückgeblieben, hatten sich aber auch zu zwei und zwei zusammengetan. In der einen Fensternische, so dass sie den Blick auf den mondbeschienenen Vorplatz und die draußen auf der Veranda auf- und abschreitenden beiden Herren hatten, saßen Lorenzen und Frau von Gundermann. Die Gundermann war glücklich über das Tête-à-Tête, denn sie hatte wegen ihres jüngsten Sohnes allerhand Fragen auf dem Herzen oder bildete sich wenigstens ein, sie zu haben, denn eigentlich hatte sie für gar nichts Interesse. Sie musste bloß richtige Berlinerin, wie sie war, reden können. Ich bin so froh, Herr Pastor, dass ich nun doch einmal Gelegenheit finde. Gott, wer Kinder hat, der hat doch immer Sorgen. Ich möchte wegen meines Jüngsten so gerne mal mit Ihnen sprechen, wegen meines Arthur. Rudolf hat mir keine Sorgen gemacht, aber Arthur, er ist nun jetzt eingesegnet und Sie haben ihm, Herr Prediger, den schönen Spruch mitgegeben. Und der Junge hat auch gleich den Spruch auf einen großen weißen Bogen geschrieben, alle Buchstaben erst mit zwei Linien nebeneinander und dann dick ausgetuscht. Das sieht aus wie ein Plakat. Und diesen großen Bogen hat er sich in die Waschtoilette geklebt. Und da mahnt es ihn immer. Nun, Frau von Gundermann, dagegen ist doch nichts zu sagen. Nein, das will ich auch nicht. Eher das Gegenteil. Es hat ja doch was Rührendes, dass es einer so ernst nimmt. Denn er hat zwei Tage dran gesessen. Aber wenn solch junger Mensch es so immer liest, so gewöhnt er sich dran. Und dann ist ja auch gleich wieder die Verführung da. Gott, dass man gerade immer über solche Dinge reden muss. Noch keine Stunde, dass ich mit dem Herrn Hauptmann über unseren Volontär Fehmeier gesprochen habe, netter Mensch. Und nun gleich wieder mit Ihnen, Herr Pastor, auch über sowas. Aber es geht nicht anders. Und dann sind Sie ja doch auch wie verantwortlich für seine Seele. Lorenzen lächelte gewiss, liebe Frau von Gundermann, aber was ist denn? Um was handelt sich's denn eigentlich? Nun, es ist an und für sich nicht viel und doch auch wieder eine recht ärgerliche Sache. Da haben wir ja jetzt die Jüngste von unserem Schullehrer Brandt ins Haus genommen. Hübsches Balch. Rotbraun und ganz kraus. Und Brandt wollte, sie solle bei uns angelernt werden. Nun, wir sind kein großes Haus, gewiss nicht, aber Mäntel abnehmen und drum präsentieren und dass sie weiß, ob links oder rechts. So viel lernt sie am Ende doch. Gewiss. Und die Frieda Brandt, oh, die kenne ich ganz gut. Die wurde jetzt gerade vor einem Jahr eingesegnet und es ist, wie Sie sagen, ein allerliebstes Geschöpf und klug und aufgekratzt, ein bisschen zu sehr. Sie will zu Ostern nach Berlin. Wenn sie nur erst da wäre. Mir tut es beinahe schon leid, dass ich ihr nicht gleich zugeredet, aber so geht es einem immer. Ist denn was vorgefallen? Ach, na, vorgefallen, das will ich nicht sagen. Er ist ja doch erst 16 und eine Dusche dazu. Gerade wie sein Vater. Der hat sich auch erst rausgemausert, seit er grau geworden. Was beiläufig auch nicht gut ist. Und da komme ich nun gestern Vormittag die Treppe rauf und will dem Jungen sagen, dass er in den Dohnenstrich geht und nachsieht, ob Krammetsvögel da sind. Und die Tür steht halb auf, was noch das Beste war, und da sehe ich, wie sie ihm eine Nase dreht und die Zungenspitze rausstreckt. Sowas von spitzer Zunge habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Die reine Eva. Für die Potiphar ist sie mir noch zu jung. Und als ich nur dazwischen trete, da kriegt ja nur der arme Junge das Zittern. Und weil ich nicht recht wusste, was ich sagen sollte, ging ich bloß hin und klappte den Waschtischdeckel auf, wo der Spruch stand, und sah ihn scharf an. Und da wurde er ganz blass. Aber das Balch lachte. Ja, liebe Frau von Gundermann, das ist so. Jugend hat keine Tugend. Ich weiß doch nicht. Ich bin auch mal jung gewesen. Ja, Damen. Während Frau von Gundermann in ihrem Gespräch in der Fensternische mit derartigen Intimitäten kam und den guten Pastor Lorenzen abwechselnd in Verlegenheit und dann auch wieder in stille Heiterkeit versetzte, hatte sich Dubslav, Betthauptmann von Tschako, in eine schräg gegenübergelegene Ecke zurückgezogen, wo eine altmodische Causeuse stand, mit einem Marmortischchen davor. Auf dem Tische zwei Kaffeetassen samt aufgeklapptem Likörkasten, aus dem Dubslav eine Flasche nach der anderen herausnahm. Jetzt, wenn man vom Tisch kommt, muss es immer ein Cognac sein. Aber ich bekenne Ihnen, lieber Hauptmann, ich mache die Mode nicht mit. Wir aus der alten Zeit, wir waren immer ein bisschen fürs Süße. Crème de Cacao, na natürlich, das ist Damenschnaps, davon kann keine Rede sein. Aber Pomeranzen oder wie Sie jetzt sagen, Curaçao, das ist mein Fall. Darf ich Ihnen einschenken? Oder vielleicht lieber Danziger Goldwasser, kann ich übrigens auch empfehlen. Dann bitte ich um Goldwasser. Es ist doch schärfer. Und dann bekenne ich Ihnen offen, Herr Major, Sie kennen ja unsere Verhältnisse, so ein bisschen Gold heimelt einen immer an. Man hat keins und dabei doch zugleich die Vorstellung, dass man es trinken kann. Es hat eigentlich was Großartiges. Dubslav nickte, schenkte von dem Goldwasser ein, erst für Tschako, dann für sich selbst und sagte, bei Tische habe ich die Damen leben lassen und Frau von Gundermann im Speziellen. Hören Sie, Hauptmann, Sie verstehen's. Diese Rattengeschichte. Vielleicht war es ein bisschen zu viel. Ich keineswegs. Und dann, Sie waren ja ganz unschuldig. Die Gnädige fing ja davon an. Erinnern Sie sich, sie verliebte sich ordentlich in die Geschichte von den Rinnsteinbohlen und wie sie drauf rumgetrampelt, bis die Ratten rauskamen. Ich glaube sogar, sie sagte Biester. Aber das schadet nicht. Das ist so Berliner Stil. Und unsere Gnädige hier, beiläufig eine geborene Helferich, ist eine Vollblut-Berlinerin. Ein Wort, das mich doch einigermaßen überrascht. Ach, drohte Dubslav schelmisch mit dem Finger. Ich verstehe, Sie sind einer gewissen Unausreichendheit begegnet und verlangen mindestens mehr Quadrat. Von Kubik will ich nicht sprechen. Aber wir von Adel müssen in diesem Punkte doch ziemlich milde sein und ein Auge zudrücken, wenn das das richtige Wort ist. Unser eigenstes Vollblut bewegt sich auch in Extremen und hat einen linken und einen rechten Flügel. Der linke nähert sich unsere geborenen Helfrich. Übrigens, unterhaltliche Madame. Und wie beseligt sie war, als sie den Namenszug auf ihrer Achselklappe glücklich entdeckt und damit den Anmarsch auf die Münzstraße gewonnen hatte. Was es doch alles für Lokalpatriotismen gibt, an dem unser Regiment teilnimmt oder ihn mitmacht. Die Welt um den Alexanderplatz herum hat übrigens so ihren eigenen Zauber. Schon um einer gewissen Unresidenzlichkeit willen. Ich sehe nichts lieber als die große Markthalle, wenn beispielsweise die Fischtonnen mit 500 Aalen in die Netze gegossen werden. Etwas Unglaubliches von Gezappel. Finde mich ganz darin zurecht und bin auch für Alexanderplatz und Alexanderkaserne samt allem, was dazugehört. Und so breche ich denn auch die Gelegenheit vom Zaun, um nach einem ihrer früheren Regimentskommandeure zu fragen, dem liebenswürdigen Oberst von Zeuner, den ich noch persönlich gekannt habe. Hier, unsere Stechliner Gegend, ist nämlich Zeuner-Gegend. Keine Stunde von hier liegt Köpernitz. Reizende Besitzung, darauf die Zeunersche Familie schon in friedrichianischen Tagen ansässig war. Bin oft drüben gewesen, nur freilich schon 20 Jahre zurück. Und komme nochmal mit der Frage. Haben Sie den Obersten noch gekannt? Nein, Herr Major, er war schon fort, als ich zum Regimente kam. Aber ich habe viel von ihm gehört. Und auch von Köpernitz. Weiß aber freilich nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Schade, dass Sie nur einen Tag für Stechlin festgesetzt haben. Sonst müssten Sie das gut sehen, alles ganz eigentümlich. Und besonders auch ein Grabstein, unter dem eine uralte Dame von beinahe 90 Jahren begraben liegt, eine Geborene von Zeuner, die sich in früher Jugend schon mit einem Emigranten am Rheinsberger Hof, mit dem Grafen La Roche-Aymon, vermählt hatte. Merkwürdige Frau, von der ich Ihnen erzähle, wenn ich Sie mal wiedersehe. Nur eins müssen Sie heute schon mit anhören, denn ich glaube, Sie haben den Gustus dafür, für alles, was Sie erzählen. Oh, keine Schmeicheleien, aber die Geschichte will ich Ihnen doch als Andenken mitgeben. Andere schenken sich Fotografien, was ich, selbst wenn es hübsche Menschen sind, ein Fall, der übrigens selten zutrifft, immer greulich finde. Schenke nie welche, was meine Gefühle für Sie steigert. Aber die Geschichte. Da war also drüben in Köpernitz diese La Roche-Aymon. Und weil sie noch die Prinz-Heinrich-Tage gesehen und während derselben eine Rolle gespielt hatte, so zählte sie zu den besonderen Lieblingen Friedrich Wilhelms IV. Und als nun, sagen wir ums Jahr 50, der Zufall es fügte, dass dem zur Jagd hier erschienenen König das Köpernitzer Frühstück, besonders aber eine Blut- und Zungenwurst, über die Maßen gut geschmeckt hatte, so wurde dies Veranlassung für die Gräfin, am nächsten Heiligabend eine ganze Kiste voll Würste nach Potsdam hin in die königliche Küche zu liefern. Und das ging so durch Jahre. Da beschloss zuletzt der gute König, sich für all die gute Gabe zu revanchieren. Und als wieder Weihnachten war, traf in Köpernitz ein Postpaket ein. Inhalt? Eine zierliche kleine Blutwurst. Und zwar war es ein wunderschöner, rundlicher Blutkarneol mit Goldspeilerchen an beiden Seiten und die Speilerchen selbst mit Diamanten besetzt. Und neben diesem Geschenk lag ein Zettelchen, Wurst wieder Wurst. Allerliebst, na mehr als das. Ich persönlich ziehe solchen guten Einfall einer guten Verfassung vor. Der König, glaube ich, tat es auch. Und das denken auch heute noch viele so. Gewiss, Herr Major, es denken auch heute noch viele so. Und bei dem Schwankezustand, in dem ich mich leider befinde, sind meine persönlichen Sympathien gelegentlich nicht weit ab davon. Aber ich fürchte doch, dass wir mit dieser unserer Anschauung sehr in der Minorität bleiben. Werden wir. Aber Vernunft ist immer nur bei wenigen. Es wäre das Beste, wenn ein einziger alter Fritzenverstand die ganze Geschichte regulieren könnte. Freilich braucht ein solcher oberster Wille auch seine Werkzeuge. Die haben wir aber noch in unserem Adel, in unserer Armee und speziell auch in Ihrem Regiment.